1. Jesus erzählt seinen Jüngern auch von einem reichen Mann, der einen Verwalter hat, diesem Wort jedoch berichtet, dass der Verwalter sein Vermögen verschwendet. 2. Daraufhin rief der reiche Mann den Verwalter zu sich und forderte in zur Rechenschaft auf, indem sagt, was ho ich da über dich? Lege mir einen Bericht über den Verwaltung vor, denn du kannst dies Aufgabe nicht lange ausführen. 3. Der Verwalter überlegt bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung entzieht. Körperlich arbeit ist mir zu schwer, und zu betteln schama ich mich vor. Ich weiß, was ich tun word, damit mich die Leute in ihr Hause aufnehmen, sobald ich von meiner Position als Verwalter entbunden bin. 5. Foldet Referral Schudner Seins Herrn Einzeln zu sich und fragte den Ersten, why viel bist du meinem Herrn schuldig? 6. Der Schudner antwortet, Hundet battle der Verwalter Weisinnen, nimm den Schudbuck, setz dich hin und schreib schnell 57. Danach fragte einen anderen, und du, why viel schuldest du, dieser erwidert, hundet kor weisen, der Verwalter sagt zu ihm, nimm den Butch und schreib 88. Der Herr lobte den ungerechten Verwalter für sein kluges Handeln, denn die Menschen dieser Welt sind in ihren Angelegenheiten oft kluger als die Kinder des Lichts. 9. Und ich sage euch, macht euch Freund mit dem ungerechten Reichtum, damit sie euch, wenn dieser Reichtum verget, in die Eugen Wohnstatten aufnehmen. 10. Wer im Geringsten true ist, erweist sich auch im Großen als true, und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im Großen ungerecht. 11. Wenn also im Umgang mit dem ungerechten Reichtum nicht true wort, wer würd euch dann den Warren Reichtum anvertrauen? 12. Und wenn mit dem, was euch nicht gehort, nicht true umgegangen seid, wer würd euch dann das geben, was euch wirklich zu state? 13. Kein Diener kann zwei Herren gleichzeitig dienen, den entweder word den einen hassen und den anderen lieben, oder a word dem einen ergeben sein und den anderen verachten. Er konnte nicht gotten dem Reichtum dienen. 14. Die Pharisäer, die se Geld liebend wären, horten all dies und spotteten über ihn. 15. Er aber sagt zu ihnen, sei Diogenigen, die sich selbst vor den Menschen als gerecht darstellen, doch Gott kennt ihr Hasen, den was bei den Menschen hoch angesehen word, ist vor Gott ein Graul. 16. Das Gesetz und die Propheten galten bis Johannes, seitdem word die frohe Botschaft vom Reich Gottes verkündet, und jeder bemüht sich mit Nachdruck, hin in zu kommen. 17. Es ist jedoch leichter, das Himmel unter der Verge hen, als das Ordner ein einziger Buchstabe des Gesetzes sein Gültigkeit verliert. 18. Wer sein Frau entlast und ein ander heiratet, beget Ehebruch, und wer ein von ihrem Mann entlassen Frau heiratet, beget ebenfalls Ehebruch. 19. Es gab einen reichen Mann, der sich in kostbare Purpur und Leinenkleider halte und jeden Tag in großem Luxus lebte. 20. Ein armer Mann namens Lazarus lag jedoch, bedeckt mit Geschwüren, wurde tur des Reichen. 21. Er hat sich gern mit den Resten vom Tisch des Reichen gesättigt, statt dessen kamen sogar die Hand und leckten sein Wunden. 22. Es gesche, dass der arm Mann starb und von den Engel in Abrahams Schoss getragen word, auch der reiche Mann starb und word begraben. 23. Im Totenreich, wo groß Qualen lit, hob sein Organ und so Abraham von Weitem so Lazarus und seine Seat. 24. Da rief Vater Abraham, hab erbarmen mit mir und sende Lazarus, damit die Spitze seines Fingers in Wasser torch und mein Zunge cool, den ich leider in Setzlich Qualen in dieser Flamme. 25. Abraham erwidert, mein Kind, erinnere dich daran, dass du in deinem Leben all das gut empfangenest, waren Lazarus das schlechte erdulden must, none word a higher get roasted, du aber leidest qualen. 26. Zudem ist zwischen uns und euch ein tief, unüberwindbar Kluft festgelegt, so dass niemand, der von higher zu euch ein übermokti, dies kann, noch kann jemand von dort zu uns gelangen. 27. Der reiche Mann sagt daraufhin, so bitte ich dich, Vater, sende in doch in das Haus meines Vaters. 28. Den ich habe fünf Brüder, damit sie eindringlich wohnt, damit auch sie nicht und diesen Ort der Qual kommen. 29. Abraham entgegnet, Sie haben Mose und die Propheten, auf deren Wort sollen Sie hören. 30. Aber erwidert, nein, vater Abraham, no wenn jemand von den Toten zu ihnen kommt, werden Sie umkehren. 31. Abraham sagt zu ihm, wenn Sie Mose und den Propheten nicht gehorchen, werden Sie sich auch nicht übersiegen lassen, selbst wenn jemand von den Toten auferstehen.